die Zeit geht schnell vorbei. Ein ganzes Leben lang noch vor uns. Wir haben viel erlebt, doch heute, das sag ich dir, wir sind noch jung geblieben, weil wir das Leben lieben. Es kann uns nichts besiegen. Wir sind noch voll in Schwung. Wir sind noch jung geblieben, noch immer ganz zufrieden. Es steht im Herz geschrieben, wir sind noch immer jung. Schön war die Zeit, doch jetzt fängt das Leben an. Heute genießen wir jeden Tag. Und darum nehm ich dich nochmal in meinen Arm. Wir sind noch jung geblieben, weil wir das Leben lieben. Es kann uns nichts besiegen. Wir sind noch voll in Schwung. Wir sind noch jung geblieben, noch immer ganz zufrieden. Es steht im Herz geschrieben, wir sind noch immer jung. Wir sind noch jung geblieben, weil wir das Leben lieben. Es kann uns nichts besiegen. Wir sind noch voll in Schwung. Es steht im Herz geschrieben, wir sind noch immer jung.